Aufgabe Wörterball. Diese Aufgabe ist eine Teamaufgabe, die du mit deinem Nachbarkind zusammen machen kannst. Dein Nachbarkind liest dir ein Wort von der Rückseite dieser Karte vor. Finde das Wort in dem Ball. Wechselt euch ab.